Sein Zweck ist schon lange nicht mehr die Verfügbarmachung eines effizienten Tausch- und Wertaufbewahrungssystems, sondern sein Zweck ist es, den Menschen das Geld aus der Tasche zu ziehen, ja ihnen buchstäblich das wirtschaftliche Lebensblut bis auf den letzten Tropfen auszusaugen, ohne dass sie es merken. Und wenn sie es merken, ohne dass sie die Mechanismen durchschauen, und wenn sie es verstehen, ohne dass sie effektiv etwas dagegen unternehmen können. Staaten haben ihren Bürgern immer Schutzgeld abgepresst und das Steuern genannt. Solange der Staat im Gegenzug tatsächlich einen gewissen Schutz in Form von innerer und äußerer Sicherheit sowie Rechtsstaatlichkeit herstellt, kann das sogar ein halbwegs tragbarer Deal sein, obwohl er meistens nicht auf Freiwilligkeit beruht. Es zeigt sich aber in der Geschichte immer wieder, dass die Möglichkeit, Geld per Steuern aus den Bürgern herauszupressen, begrenzt ist. Und weil es eine ebenso historische wie empirisch nachprüfbare Tatsache ist, dass die Steuern umso sinnloser ausgegeben werden und umso korrupter veruntreut werden, je höher sie sind, kommt es beim Bürger begreiflicherweise zu Widerstand, wenn der Staat sein Blatt überreizt. Für eine politische Klasse, die die Ausbeutung der Bürger auf die Spitze treiben will, ist es daher eine unumgängliche Notwendigkeit, einen weiteren Kanal der Beraubung zu bauen. Einen, den der Bürger nicht bemerkt und gegen den er sich nicht wehren kann, selbst wenn er ihn bemerkt hat. Was böte sich da eher an als die Manipulation des Systems, das der Bürger als Maßstab, Grundlage und Orientierungslandkarte all seiner wirtschaftlichen Entscheidungen benutzt? Dieses System ist das Geldsystem. Historisch ist es entstanden, weil die Menschen ein Tauschmittel benötigten, um von der Bedarfs- und Gütertauschwirtschaft zu einer wahrhaft arbeitsteiligen Gesellschaft mit wachsender Produktivität und Wohlstand für alle statt nur für wenige überzugehen. Ein solches Tauschmittel muss leicht transportierbar, beliebig teilbar, wertstabil und von daher vor allem knapp sein. Ist es nicht knapp, dann taugt es nicht als Tauschmittel für knappe Güter. Zum Glück haben die Entstehungsgeschichte und die Geologie unseres Planeten solche Tauschmittel zur Verfügung gestellt, die alle diese Bedingungen in wundersamer Weise verknüpfen und verkörpern. Die Edelmetalle Gold und Silber. Sehr früh erkannten die Menschen, dass sie Gold in eine standardisierte Form bringen konnten, um den Tauschvorgang effizienter zu gestalten. Das mündete im 7. Jahrhundert vor Christus in die Erfindung der Münze durch den legendären König Krösus von Lydien. Doch von Anbeginn der Geschichte des Geldes an versuchte der Staat in Gestalt der Herrscher die Leute zu betrügen. Man mischte minderwertige Metalle bei, man knapste Ecken an der Münze ab in der Hoffnung, die Leute würden das nicht merken. Aber die Erfindung der Waage und die Entdeckung des spezifischen Gewichts durch Archimedes von Syrakus im 3. Jahrhundert vor Christus stellte Waffengleichheit zwischen Herrschern und Bürgern in dieser Frage her. Erst die Erfindung des Papiergelds im 14. Jahrhundert in China und seine Einführung in den westlichen Gesellschaften gegen Ende des 18. Jahrhunderts ebnete einer Entwicklung den Weg, die man rückblickend als Massenvernichtungswaffe der Obrigkeit gegen das Wohlergehen und den Wohlstand ihrer eigenen Bürger einstufen muss. Der Übergang war schleichend. Ab Beginn des 19. Jahrhunderts hatte die Welt einen von Großbritannien angeführten Goldstandard, der auch Papiergeld kannte. Es gab ein unbeschränktes und niemals in Frage gestelltes Recht des Inhabers einer Banknote, diese jederzeit in physisches Gold eintauschen zu können. Diese Phase dauerte bis zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges an, jedoch war es Deutschland, das sich bereits in der zweiten Hälfte des Deutschen Kaiserreichs Ende des 19. Jahrhunderts als sehr kreativ erwies beim Ausdehnen der Geldmenge mit Hilfe des Papiers.